Hör noch einmal zu. Welche Zahlen nennt Benno? Markiere sie. Hallo, Grazia. Hallo. Wie geht's dir? Gut, danke. Wollen wir Bingo spielen? Hast du Lust? Bingo? Eine tolle Idee. Okay, ich bin dran. Gut. 7. Aha, 7. 11. Okay. Okay, 11. 19. Moment, nicht so schnell. 19. 14. Ja, 14. Und weiter? 3. Oh, 3. 17. 17? 17. Bingo, gewonnen. Jetzt bin ich dran.